Den Meldungen zufolge fand am 26. November in Seoul und allen anderen Gebieten in Südkorea die 5. gesamtnationale Volksaktion für den Rücktritt der Präsidentin Park Geun-hye statt. 1,9 Millionen Menschen aller Kreise und Schichten, darunter Arbeiter, Bauern und Jugendliche, gingen auf die Straßen. Nach der Hauptkundgebung auf dem Gwanghwamun-Platz in Seoul begannen die Teilnehmer auf Aktwegen den zweiten Marsch für die Umzingelung des Blauen Hauses. Um die Präsidentenresidenz herum riefen sie hochgestimmt die Losung »Komm runter, Park Geun-hye«. Bis zum Morgen vom 27. November hielten die Demonstranten die Redeveranstaltung mit dem Thema »Eine Nacht und zwei Tage für die Amtsenthebung der Präsidentin« ab und verurteilten die Verbrechen von Park Geun-hye. Zur gleichen Zeit der großen Aktion in Seoul gab es auch in 100 anderen Orten, einschließlich der wichtigsten örtlichen Städten, unter Teilnahme von 400.000 Menschen, unter anderem Kerzenkundgebungen und Demonstrationen.